ist das Schwören immer verboten. Das Schwören ist nicht immer verboten, sondern sogar als Ehrung Gottes erlaubt, wenn eine Notwendigkeit vorliegt. Und wenn der Schwur wahrheitsgemäß vernünftig und berechtigt abgelegt wird, so wie früher vom Gericht, in christlichen Gerichten, wo auf das Kreuz oder auf die Heilige Schrift geschworen worden ist, oder heiligen Eiden, die von der Kirche vorgeschrieben sind, Antipodalisteneid oder Abschwörung der Häresie, also war mir Gott helfe und dieses heilige Evangelium, das ich mit meiner Hand berühre, Schwurformel, die von der Kirche ausdrücklich da vorgeschrieben ist. Also sehr wichtige, sehr feierliche, schwerwiegende Dinge geht. Ja, wie viele Verbrechen und so weiter sind aufgeklärt worden, weil die Leute eben vor Gericht unter Eid aussagen mussten, worauf man heute schwört beim Gericht, weiß ich nicht, auf den goldenen Zahn von seiner Großmutter und auf die Hinterpfote von seinem Hund. Weiß ich nicht, jedenfalls, man sieht schon immer, haben schon längst, weiß nicht, wo wir weit sind, die Kreuze entfernt und worauf man dann schwört, weiß ich nicht. Die Wahrheit zu sagen, um der Wahrheit willen, weiß ich nicht. Wird nichts mehr rauskommen dabei. Aber sonst, ja, da was von der Kirche vorgeschrieben ist, vorgesehen war, ist auch sehr gut. Aber man soll nicht leichtfertig schwören, um das geht's. Keine unnötigen, leichtfertigen Schwüre tun.